aus dem Nichts zur stärksten politischen Kraft. Das hat die rechtsextreme Partei Vox im Osten der Region Andalusien geschafft, in der 80.000 Einwohnerstadt El Ejido. Hier holte Vox bei der Regionalwahl im Dezember fast 30% und überholte damit alle anderen Parteien. Juan José Bonilla ist stolz darauf. Er koordiniert die Arbeit von Vox in der Stadt. El Ejido war bisher immer ein Ort, in dem sehr viele Menschen die konservative Volkspartei PP gewählt haben. Doch wahrscheinlich hat die Politik der PP die meisten Einwohner hier nicht mehr erreicht. Sie wollten was Neues. Eine Partei, mit der sie sich stärker identifizieren können als mit der PP. El Ejido ist keine südspanische Stadt wie jede andere. Wer über die Hauptstraße geht, sieht überdurchschnittlich viele Dunkelhäutige und Frauen mit Kopftuch. Die Ausländerquote liegt bei 62%. Und das hängt mit dem wichtigsten Wirtschaftszweig der Gegend zusammen, der industriellen Landwirtschaft. Rund um El Ejido stehen Gewächshäuser, Hunderte, Tausende, kaum ein Fleck ist nicht mit ihnen bebaut. Und hier arbeiten fast ausschließlich Afrikaner. La emigración claro que tiene que ver porque se relaciona lógicamente con el tema de inseguridad ciudadana y los ciudadanos del Ejido estamos cansados del tema de la inmigración ilegal. Die Immigration spiele eine große Rolle für die Bewohner der Stadt, sagt Voxmann Bonilla. Er spricht von einer Unsicherheit im Ort. Die Menschen hätten genug von illegalen Einwanderern. Tatsächlich geht fast jeder in El Ejido auf das Thema ein, wenn man ihn auf die politische Lage anspricht. Zum Beispiel Pepe. Er wünscht sich, dass die Amtszeit von Ministerpräsident Sanchez endet. Sanchez hat dasselbe getan wie sein Vorgänger Zapatero. Jedem Papiere gegeben, der welche wollte. Das geht nicht. Spanien kann nicht so viele Menschen aufnehmen. Wir Spanier haben zu wenig Jobs. Wo soll Arbeit für die ganzen Leute her? Wir sind nicht so, wie man uns oft darstellt, keine Rassisten. Aber es gibt hier einfach zu viele Menschen. Dabei ist El Ejido die Gemeinde Andalusiens mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Sie liegt bei 12%. In vielen anderen Teilen der Region sind mehr als 30% der Bevölkerung arbeitslos gemeldet. Spitu kann die Skepsis Ausländern gegenüber daher nicht verstehen. Er kommt aus dem Senegal und arbeitet in der Landwirtschaft, in einem der tausenden Gewächshäuser unter Plastikplanen. Da ist es 50 Grad warm, im Schatten. Dort geht kein Spanier rein. Es stimmt einfach nicht, dass wir ihnen die Jobs wegnehmen. In dem Betrieb, in dem ich arbeite, sind mit mir 30 Afrikaner beschäftigt, kein einziger Spanier. Wenn ein Spanier reinkommt, dann ist es unser Chef. Der Rassismus habe gerade an der andalusischen Küste Vox groß gemacht, sagt der Politologe Ángel Cazorla von der Universität Granada. Doch eine wichtigere Rolle spielt nach seinen Worten beim Erfolg der Rechtsextremen die Katalonienkrise. Ein Hauptproblem, das Vox aufgezeigt hat und womit viele Spanier unzufrieden sind, die Unfähigkeit der klassischen Parteien, mit dem Katalonien-Konflikt vernünftig umzugehen. Das hat bei vielen Menschen nationalistische Gefühle ausgelöst und ihren Stolz, ein Spanier zu sein, größer gemacht. Für den Politikwissenschaftler ist Vox eine Partei, die es schafft, Problemen in Spanien einen Namen zu geben. Eine typische rechtspopulistische Partei, die mit Gefühlen spielt und oft komplexe Themen für die Menschen scheinbar einfach zu lösen darstellt. Hier kommen viele Faktoren zusammen und alle finden sich in Vox wieder. Das ist eine Marke, die es erlaubt, sich auszudrücken. Vox ist nicht neu. Früher war die konservative Volkspartei eine Art Sammelbecken für Rechtsaußenpolitiker. Vox hat ihren Kurs salonfähig gemacht. Vorher war er im Verborgenen. Es la normalización de un discurso que estaba oculto.